Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Ausgabe des ÖAFS Still Podcasts. Unser Thema heute: die Entwicklung der Magengröße des Säuglings. Was vielen Müttern anfangs nicht bewusst ist, ist die Tatsache, wie klein der Magen des Säuglings zu Beginn eigentlich ist. Das Fassungsvermögen am ersten Lebenstag beträgt circa nur zwischen 5 bis 7 Milliliter pro Mahlzeit an der Brust. Und das entspricht in etwa der Größe einer Kirsche. Wenn jetzt also der Milcheinschuss noch nicht voll im Gang ist und man meint, nur Kolostrum zu haben, wenn ihr die Mengen vergleicht, merkt ihr, es ist genau die richtige Menge, abgestimmt auf die Magengröße des Säuglings. Ab Tag 3, Milcheinschuss hat dann oftmals schon begonnen einzusetzen, sind es zwischen 22 und 27 Milliliter. Als Größenvergleich kann man sich hier eine Walnuss vorstellen. Wenn der Säugling dann eine Woche alt ist, hat sich der Magen bereits weiter vergrößert, ist circa mit 45 bis 60 Milliliter Fassungsvermögen pro Stillmahlzeit an der Brust, so groß wie eine Marille. Und erst wenn der Säugling einen Monat alt ist, hat er die Größe eines mittleren Hühnereis mit einem Fassungsvermögen von ca. 80 bis 150 Milliliter, wiederum pro Stillmahlzeit. Da wird einem dann natürlich schnell klar, warum die Säuglinge in den ersten Tagen und Wochen so häufige Stillmahlzeiten benötigen, warum sie auch in der Nacht fortwährend Nahrungsaufnahme brauchen, zumal Muttermilch ja auch sehr schnell verdaut wird, ungefähr 60 bis 90 Minuten, dann ist es verdaut und der Säugling verspürt wieder Hunger und meldet sich mit den ersten Hungerzeichen bei seiner Mutter.